Herzlich willkommen zur zweiten Folge der zweiten Plot-Sprenger-Staffel. Ich bin der Dominik und neben mir sitzt der Dennis. Genau. Ich wollte nur mal komisch reden am Anfang. Ich habe es gemerkt, ich war eingeschüchtert. So guckst du auch. Wir haben heute ein Thema, was mich sehr freut. Wir reden heute über ein spezielles Rollenspiel und halten uns da ein bisschen darüber, unsere Erfahrungen damit. Wir haben es bisher einmal gespielt und wir werden morgen nochmal spielen. Also morgen ist der 28. Wir nehmen heute mehrere Folgen auf, damit ihr so quasi vorproduzierte Content habt. Yay! Sagt man das, genau. Wir reden heute über das Rollenspiel zu A Song of Ice and Fire. Das ist der Roman, das Lied von Eis und Feuer von George R. R. Martin. Das ist ja gerade in aller Munde wegen der Serie, die im Fernsehen läuft, obwohl es das Buch schon seit den 90ern gibt. Ist aber jetzt gerade erst groß wegen dem ganzen Game of Thrones. Wegen HBO. Und wegen HBO, ja. Die Serie ist fantastisch, die habe ich jetzt letztlich durchgesuchtet, obwohl ich eher so serienfaul bin. Der Dennis ist da anders, der guckt sich quasi jede Serie dreimal an. Nein, das stimmt nicht. Die meisten gucke ich mir nur einmal an. Es gibt wenige Serien wie The Practice, die ich mir mehrfach angeguckt habe. Seht ihr. Er ist mehr Serienfan als ich, also es ist schon was Besonderes, wenn ich eine Serie mir angucke und ich war völlig begeistert davon. Quasi innerhalb von einem Tag alles durchgemacht, soweit es ging. Nein, nicht ganz. Das sind ja irgendwie locker über 24 Stunden oder so. Ja, die erste Staffel sind 13 mal halt knapp eine Stunde jeweils. Genau. Also kann man an einem Tag schaffen, so eine Staffel. Ja. Also wer die Serie noch nicht geguckt hat, ein bisschen Bock hat auf Low Fantasy, zieht euch das mal rein. Ja. Und wenn ihr es lesen wollt, besorgt euch gleich die amerikanische Ausgabe im Schuber. Ist eine hässliche Paperback-Ausgabe, aber sie kostet, ich glaube, ein 16. der Blanc-Vallée-Ausgabe im Deutschen. Keine Ahnung. Ich höre nur die Hörbücher. Ich habe mir die Hörbücher geholt und höre die immer auf Arbeit. Geholt. Ja, geholt. Stell mich nicht immer so als illegal da. Ich habe sie mir echt geholt. Illegale Fans. Genau. Also, Game of Thrones selbst, beziehungsweise das Lied von Azif, ich sag Game of Thrones, geht schneller. Azif RPG. Azif. Hm. Da ist Sif drin. Song of Ice and Fire. Naja, das heißt ja so. Ja. Ist ein Low Fantasy Setting. Low Fantasy bedeutet wenig Magie, wenig Übernatürliches. Gibt's natürlich, ist halt nur deutlich seltener. Wenn man das Buch liest, wird man anfangs damit überhaupt nicht konfrontiert, außer im Prolog. Und dann später irgendwann, in späteren Büchern wird es dann ein bisschen krasser mit der Magie, aber es nimmt niemals überhand, wie zum Beispiel bei DSA oder Dungeons & Dragons, wo Magie eigentlich allgegenwärtig ist. Das ist nicht der Fall. Ja, oder Herr der Ringe. Oder Herr der Ringe, ja. Wo Magie und übernatürliche Wesen, damit meine ich sowas wie Elfen, Zwerge, Gnome, Trolle, was es nicht alles gibt, in Saus und Braus gibt, das ist bei Game of Thrones nicht so. Da ist man hauptsächlich mit Menschen zu tun. Mhm. Gut, wie wollen wir das Ganze anlegen? Ich möchte nicht die ganze Zeit alleine reden. Wie reden wir darüber? Was ist denn das Kernstück von A Song of Ice and Fire? Was macht die Serie aus? Was macht die Buchreihe aus? Und wie nimmt das Rollenspielsystem das auf? Eigentlich ist es ja Intrigen, Sex und Gewalt. Mhm. Da hat das Rollenspiel folgendes Merkmal. Es hat ein soziales Kampfsystem. Intrigen oder Intrigue-System oder wie man es auch immer nennt. Das haben schon manche Systeme auch schon gebracht, dass man Interaktionen verregelt. Das hat zum Beispiel auch die neue World of Darkness hat sowas mittlerweile. Oder auch eben dieses Contact, von dem wir mal geredet haben. Also ich habe ein paar Systeme gesehen, die das definitiv haben. Da ist es halt eine Art Kampfsystem. Das heißt, die zwei gegenüber stehen, wollen irgendwas von der anderen Person. Zum Beispiel der eine möchte sein Gegenüber überreden, dass er ihm einen Teil seiner Armee zur Verfügung stellt. Der andere möchte dafür Ländereien haben. Das heißt, die stehen sich gegenüber, würfeln auf Initiative, das ist, glaube ich, ein Statuswurf, weiß egal. Und die beginnen dann miteinander zu reden, das heißt, man macht immer die entsprechenden Würfe, man spielt das aus und würfelt dann zum Beispiel einen Überredungswurf oder einen Einschüchterungswurf, was es nicht alles gibt. Und wenn man damit die Verteidigung, die psychische Verteidigung des Gegners brechen kann, macht man an seiner Fassung Schaden. Sinkt die Fassung eines Gegners auf null, hat das Gegenüber das erreicht, was es wollte. Ganz grob erklärt. Okay, was ist der große Unterschied dazu, dass ich einfach in DSA eine Handelnprobe ablege? Da ist es bei DSA ist es ja meistens ein U, du kannst bei Game of Thrones auch einen Einwurf machen und damit Sachen regeln. Das sind so kleine Sachen. Also zum Beispiel mal eine Wache bestechen, um irgendwie in die Disco zu kommen oder sowas, ist genauso wie Einwurf. Das ist halt so das längere Intrigen, also wirklich geplante Sachen, mit diesem Kampfsystem ausgetragen werden. Mhm. Bei DSA entscheidet nur dieser eine Wurf darüber, ob du es schafft oder nicht. Okay, ich habe jetzt gesehen im Regelwerk, ich habe mir das, weil es auch wirklich ein Regelwerk ist, mit dem man gerne und schön arbeiten kann, ich habe mir das mal näher angeguckt. Es gibt bei der Intrige immer die Möglichkeit, dass du quasi aus der Intrige ausscherst und den Gegner in den körperlichen Kampf verwickelst. Ja. Das macht's für mich irgendwie ein bisschen, das macht den Socializer letztlich dem Kämpfer wieder extrem unterlegen. Weil der Kämpfer einfach jederzeit sagen kann, okay, mit dir rede ich nicht mehr, ich hau zu. Naja, das muss man halt immer in entsprechende Situationen sehen. Es kommt mal drauf an, wenn du zum Beispiel halt als Socializer den schon seine Fassung so weit runtergebracht hast, dann wird er wahrscheinlich auch nicht mehr in den Kampf ausbrechen. Aber dafür gibt's keinen Mechanismus hier drin, das habe ich vermisst. Ich glaube, es ist einfach nur zur Vollständigkeit selber, dass man auch in den Kampf gehen kann. Weil wahrscheinlich checken, dann ist das der soziale Kampf und dann ist ja, aber genau dafür würde ich mir eigentlich eine Regelung wünschen, dass du, das wäre ja auch dem, der Serie zum Beispiel sehr angemessen, dass du als guter Socializer wie Tyrion Lannister zum Beispiel den Gegner so in eine Diskussion verwickelst und ihn so, seine Aufmerksamkeit so auf dich ziehst, dass er nicht dran denkt, in den Kampf zu übergehen. Da kann man ja zum Beispiel sagen, ja, es ist ein Contestes Will-Check oder sowas. Naja, dass man sich dafür eine Regel ausdenken kann, ist klar. Aber ich vermisse es hier irgendwie einfach. Das fehlt mir an diesem System, das ich ansonsten toll finde. Dieses Intrigensystem ist ein super Feature. Und vor allem, was Wichtige dran ist, es fühlt sich nicht sperrig an, diese soziale Interaktion, dieser soziale Kampf. Da denkt man manchmal, warum muss man das machen? Es fühlt sich total flüssig, aber man spielt einfach normal weiter währenddessen. Mhm. Also es blockiert einen nicht, wie es andere Systeme tun. Wir könnten mal eine eigene Episode über Social Skills in verschiedenen Systemen machen. Haben wir das nicht schon mal? Haben wir das schon mal? Okay, dann habe ich immer noch Diskussionsbedarf. Mhm. Denn, also mich, das hat mich schon in den frühesten Zeiten, als wir noch Vampire Live gespielt haben, immer gestört. Du kannst dir den brutalen Grachto-Kämpfer bauen, der aber trotzdem trotzdem so interagiert, wie er eben Outtime einfach ist. Also mir würde es auch extrem schwer fallen, einen schweigsamen, sozial inkompatiblen und sozial unfähigen Kämpfer zu spielen. Ja. Das Problem ist einfach, so auch soziale Interaktionen könnte man stärker verregeln in allen möglichen Systemen. Könnte man, ja. Mhm. Mehr Regeln finde ich immer doof, eigentlich. Ja, ich prinzipiell ja auch, aber ich habe immer so das Problem, dass ganz viele Spieler, und ich nehme mich da nicht aus, über dem Level sozial interagieren, wie das ihr Charakter tun sollte. Einfach weil Rollenspiel ein soziales Hobby ist, was hauptsächlich Leute anzieht, die gerne sozial interagieren. Und die, aber das halt nicht auf jeden Charakter zutrifft. Die meisten Charaktere sich aber viel sozialer ausspielen, oder die meisten Spieler ihre Charaktere viel sozialer ausspielen, als das der Fall ist. Ja, das stimmt wohl. Aber ich weiß jetzt auch keine Patentlösung dafür. Nö, ich auch nicht. Also ich erhoffe mir ja immer von solchen neuen und auf sozialen Kampf zum Beispiel basierten Systemen, wie jetzt Song of Ice and Fire, dass da eine Lösung irgendwie kommt. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, dieses Switch to Combat ist halt einfach nur eine Möglichkeit. Aber ich würde das im Normalfall je nach Situation sehen. Also, um dann nochmal halt zum physischen Kampf zu kommen, System ist extrem tödlich. Passt zur Serie, wo schießlang jemand stirbt. Darf ich was spoilern? Aus der Serie? Ja. Ja, ich würde sagen, wer sich für Game of Thrones interessiert, hat einfach gesehen, was bislang passiert ist, ja. Ja. Ned Stark stirbt. So. Ja, das ist ja wohl ein Spoiler aus der ersten Episode. Wer den Spoiler noch nicht mitbekommen hat. Wieso erste Episode? Nein, nicht die erste Episode, erste Staffel. Ja, trotzdem. Ned Stark stirbt. So. Ha! Ich wollte schon immer mal spoilern. Hatte der Spoiler jetzt auch irgendeinen Sinn? Oder hast Nein, ich wollte ihn einfach so sagen. Also, wie war das Kampfsystem ist sehr tödlich und funktioniert. Das ganze System ist erstmal auf W6, das haben wir noch gar nicht gesagt, ist auf einem W6-Würfelpool basierend. Das bedeutet, man hat eine Anzahl von Punkten, einer Fertigkeit, das schwankt so zwischen 2 und bestensfalls 6. 7 und 8 ist schon sehr, sehr hoch, das ist quasi legendär und gottgleich. Man würfelt diese Anzahl von Würfeln und zählt einfach die Augenzahlen zusammen und muss einen bestimmten Wert und eine Schwierigkeit übertreffen. Das war es auch schon. Nein, das war es noch nicht, weil es gibt Test-Dice und Bonus-Dice. Da wollte ich jetzt dazu kommen. Zu jeder Fertigkeit, also Ability heißen die da, da werden Attribute und Fertigkeiten zusammengezogen zu einer Art von System. Also Cunning, so Intelligenz quasi, wird genauso gehandhabt wie Animal Handling, was Reiten und sowas ist. Und man kann sich aber in diesen einzelnen Abilities spezialisieren. Also zum Beispiel, leichtes Beispiel, Fighting Long Blades. Da hat man eine Spezialisierung auf Long Blades und hat da einige Punkte drauf. Und man würfelt die zusammengerechnete Anzahl aus Würfeln von Fertigkeit, also Test Dice von der Fertigkeit, von der Ability und die Punkteanzahl der Speciality, also Spezialisierung. Also nehmen wir an, man hat 5 Fighting, 2 Longblade, dann hat man 7er Pool. Genau. Würfel. Und zählt die besten 5 zusammen. Genau. Weil man 5 im Attribut hat. Genau, so. Dadurch, dieses System erlaubt es einem dadurch, dass Charaktere, die in ihren Sachen gut sind, meistens dann auch diese typischen Routinewürfe problemlos schaffen. Während Leute, die wirklich das nicht können oder nur rudimentär können, da ziemliche Probleme haben, selbst normale Würfe, weil der normale Standard spielt, glaube ich, 9 oder 12, so die normale Standardschwierigkeit. Mhm. Und wenn man quasi die Fertigkeit hat von 2, das ist so ein normaler Mensch, was so ein normaler Mensch eigentlich kann, zum Beispiel jeder kann grob auf Stufe 2 kämpfen, das kann jeder irgendwie, wenn er es nicht reduziert hat, der hat dann schon Probleme gegen einen Kämpfer, der meistens eine höhere Defense als 12 hat. Ja, oder auch jemand, der nicht klettern kann und einen Wurf auf einen Geröllhang mit Schwierigkeit 12 ablegt, der müsste mit seinen 2 Würfeln eine 12 würfeln. Ja. Was ja eigentlich auch zutrifft. Man muss da halt ein bisschen sportlicher sein. Mhm. Das würde ich zum Beispiel nicht schaffen. Ich fände es. Wohl wahr. Ja. Genau, in dem Kampf ist es halt so, man muss einfach einen Kampftest machen, ganz normal mit Fighting oder Marksmanship, je nachdem, mit was man kämpft, und muss die Verteidigung des Gegners übertreffen. Dann macht man einen Grundschaden, der von der Waffe abhängt. Das ist meistens der Wert in Athletik plus eine Zahl. Zum Beispiel Longblades, ein Longsword macht Athletics plus 1 Schaden. Im Normalfall hat jeder Kämpfer zwischen 3 und 4 Athletics, also macht er ungefähr zwischen 4 und 5 Schaden. Mhm. Das klingt jetzt erstmal nach wenig. Wenn man sich aber den Lebenspool anguckt, ist das durchaus viel, weil ein normaler Mensch hat 6 Lebenspunkte. Ein Kämpfer meistens eher 12 oder 15. Das ist der dreifache Wert von Ausdauer, glaube ich. Endurance ist, glaube ich, der dreifache Wert, ja. Wie auch immer. Ja. Ja. Kann ein Schwertstoß einen normalen Menschen innerhalb von einem Schlag töten, wie es ja eigentlich auch so sein sollte. Ja. Es gibt Destiny Points, mit denen man dem widerstehen kann. Ja, es gibt natürlich wieder so Schicksalspunkte, die man in verschiedene Sachen investieren kann. Einmal kann man sie natürlich, um bestimmte Effekte hervorzurufen, benutzen. Also das Typische halt plus 5 auf einen Wurf oder man schafft irgendwas ganz Besonderes oder man springt dem Tod nochmal von der Schippe. Ja, und man kann die Dinge irgendwie einsetzen oder verbrennen. Ja, genau, burn. Also, ja. Spend and burn und invest. Und man investiert die nebenher noch in Vorteile. So, das kann man später noch drauf zu. Ja, dazu kommt noch bei dem Schaden, wenn man die Verteidigung des Gegners um bestimmte Grade übertrifft, das heißt 5, 10 und 15, also wenn man 5 drüber ist, 10 drüber ist, 15 drüber ist, multipliziert sich der Schaden. Bei 5 mal 2, bei 10 mal 3 und bei 15 mal 4. Das heißt, wenn man gegen jemanden kämpft, der nicht wirklich kämpfen kann, hat er wahrscheinlich auch eine sehr niedrige Combat Defense. Das heißt, die Chance, dass man als guter Kämpfer über 5 oder 10 kommt, ist sehr hoch. Das heißt, macht man doppelten oder dreifachen Schaden und one-hittet alles. Genau. Es klingt jetzt erstmal unfair, aber da gibt es natürlich dann Möglichkeiten, diesen Schaden zu verringern. Man kann halt zum Beispiel sagen, ja, ich reduziere den Schaden um eine bestimmte Anzahl, den Endurance-Wert, und kriege eine Verletzung. Das macht dann minus 1 auf das Ergebnis aller Würfe. Was eigentlich nicht viel ist. Man kann aber nur eine bestimmte Anzahl von Verletzungen haben. Und dann gibt es noch Wounds, also Wunden. Bei den Wunden negiert man den ganzen Schaden, hat aber auf alle Würfe einen Würfel weniger, was schon deutlich mehr ins Gewicht fällt. Problem ist, wenn man so viele Wunden zu sich nimmt, weil man die ja freiwillig auf sich nimmt, wie Endurance, ist man tot. Ach so, warte mal, das heißt, ich habe ja jetzt einen Charakter mit Endurance 1. Ja. Und das heißt, wenn ich eine Wound nehme, bin ich tot? Nein, noch eine dazu und dann bist du. Ach so, also wenn die Anzahl der Wounds die Endurance übersteigt, dann bin ich tot. Genau. Ah, klasse. Man sollte sich keine Lusche bauen. Nein, weil unser Herr Dennis hat einen Charakter, der ein bisschen an die Spinne erinnert, an Varys. Also so ein Eine graue Eminenz, Informationssammler, Redner. Ich bin nicht ganz so schrecklich intrigant. Ja, noch nicht. Und ich bin einem Haus wirklich loyal. Mhm. Unserem Haus. Mhm. Mhm. Dazu kommen wir auch noch. Und unser Herr Dennis hat nur 3 Lebenspunkte. Das heißt, selbst ein Dolchschlag kann den Dennis innerhalb mit einem Schlag töten. Wenn ich mein Buttermesser beim Frühstück schlecht handle, bin ich tot. Ja, also das... Ich finde aber das nicht schlecht, dass es so tödlich ist, weil dann überlegt man sich zweimal, ob man in den Combat switcht oder ob man es belässt und entspricht auch der Serie. Wer die Serie guckt und das Buch liest, wird merken, wie viele Figuren da drauf gehen. Also das muss man George Martin schon mal lassen. Er verheizt Protagonisten, Point-of-View-Characters aber das hat, ohne Ende. Ja, das stimmt schon, aber ich trage ihm eher zu Lasten, dass er dadurch mein Verständnis für Dramaturgie total geändert hat. Ich war letzten, Donnerstag oder Freitag, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil ich war letzte Woche im Hobbit drin. Habe ich eigentlich sehr auf diesen Film gefreut, habe dann aber gemerkt, dass die Dramaturgie dieses Filmes mir nicht zugesagt hat, weil ich genau wusste, aha, jetzt sind sie in der Todesfalle, aber sie werden trotzdem irgendwie rauskommen. Mhm. Ja, das ist halt High Fantasy. Ja, es ist halt High Fantasy. Und bei Game of Thrones ist es halt wirklich so, du denkst immer, da rettet ihn noch jemand, aber am Ende sinkt das Henkersball doch sich über seinen Nacken. Ned Stark. Ned Stark, genau. Wo ich noch wirklich gedacht habe, oh, da rettet ihn noch jemand. Oh, er hat sich schon hingekniet. Ach, das passiert noch irgendwas. Oh, er hebt oh, Moment, nein, dann taucht Arya im Publikum auf. Ja. Da gibt's dann so einen kleinen Schnitt in der Episode. Ja, ja, sie wird ihn irgendwie retten. Irgendwas macht sie jetzt, irgendwas passiert jetzt. Ja, und? Zack. Dann hebt er das Schwert und Kopf ab. What? Hast du dann immer noch gedacht, oh, den rettet noch was? Nein, dann nicht mehr. Ah, schade. dann war also vorbei, dann habe ich geweint. Ich weiß nicht, ich mochte Eddard Stark nicht, also... Bist auch eher Lannister-Fan. Ja, absolut. Na gut, ich bin Greyjoy-Fan. Ja, wir werden hier die deutschen Namen nicht verwenden, weil... Welche deutschen Namen? Genau. Die Übersetzung ist teilweise echt schrecklich. Ich habe schon über die Blau-Vallée-Ausgabe abgelästert, oder? Brauche ich das an der Stelle nicht nochmal tun. Ja, es gibt ja die erste deutsche Übersetzung, hat ja noch die englischen Namen drin, wo es da auch komische Sachen gibt. Welcher Verlag hat die gemacht? Ich weiß es nicht. Ist ewig alt, aus den 90ern. Ah ja, okay. Also das Buch, halt, als es gerade rausgekommen ist, gerade nach Deutschland rübergestellt, da waren noch alte Übersetzungen, da waren die Namen alle noch Englisch. Weil zum Beispiel mein Hörbuch basiert auf dieser alten Übersetzung, da sind alle Namen noch in Englisch. Ja, also du brauchst Storm's End und King's Landing auch nicht übersetzen. Und doch schlimmer ist es bei Snow oder... Schnee. Ja. John Schnee. Ach, fantastische Übersetzung. Mann, hätte ich auch irgendwas anderes ausdenken können. Naja. Gut, aber das Buch heißt doch auf Deutsch auch Game of Thrones. Nein, das Lied von Eis und Feuer. Game of Thrones ist ja der Name der Serie. Der eine Band. Der erste Band heißt auf Deutsch, glaube ich, Die Herrin von Winterfell. Und dann kommt Die Erben von Winterfell oder so. Aha. Ja, ich habe mich damit nicht wirklich auseinandergesetzt. Wie auch immer. Ja, in Deutschland sind die Bücher auch immer zweigeteilt. Okay, dein Verständnis von Fantasy-Dramaturgie wurde durch die Serie verändert. Ja, und das versuche ich halt auch, ich leite nebenher, versuche das auch in das Spiel mit reinzubringen. Und da fangen wir einfach mal an mit unserer Rezension des Spielabends, den wir am Sonntag hatten. Das heißt, dem 23.12. für die Leute, die später hören werden. Warte mal, ich finde aber, wir sind mit dem System noch nicht fertig. Ja, da kann man ja die einzelnen Sachen nochmal mehr beleuchten. Okay. Weil was besonders an diesem Spiel ist, man erstellt sich im Normalfall, so wie das Spiel es vorgesehen hat, nicht nur einfach nur Charaktere, so eine Abenteuertruppe, sondern man erstellt sich ein Haus. Also damit erstellt man auch eigentlich die Truppe. Genau. Man erstellt sich eben nicht separierte Abenteurer, sondern man baut ein Haus. Und das ist ein unglaublich geiler und lustiger Prozess. Ja, erzähl du mal ein bisschen was, wie das dann war. Erklär du mal, wie ihr das gemacht habt. Also wir haben uns, glaube ich, zuerst mal auf den Fluff konzentriert und haben zuerst mal ein Wappen ausgewürfelt, bietet Tabellen für alles Mögliche, das System. Wir haben uns erstmal einen Banner und ein Motto überlegt und dann einen Namen. Mhm. So ganz normal, wie haben wir es genannt? Mordwin. Mordwin, ja. Also ohne wirklich, also kein sprechender Name, sondern einfach Name, der, wie ich finde, ganz cool klingt. Mhm. Und dann sind wir an den Generierungsprozess für das Haus gegangen. Also die Häuser, die man hier generiert, zumindest auf dem Level, auf dem wir spielen, sind immer Bannerhäuser von großen Häusern, also von den Häusern, die man kennt. Wir sind, weil ich gut gewürfelt habe, ein Bannerhaus der Lannisters geworden. Richtig. Finde ich super. Diese Häuser, also die, wie nennt man das, leibeigenen Häuser? Nein, die Herrenhäuser. Sind doch Ach so, die Herrenhäuser. Ja, die Herrenhäuser. Übergeordneten, keine Ahnung. geben einem dann Sachen vor, nämlich so Modifikatoren auf Attribute, die das Haus hat. Das Haus hat mehrere Attribute, das ist Defense, Influence, Lands, Law, Population, Power und Wealth. Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Nein, das ist ein Zahlenwert von 0 bis ungefähr 70. Ich glaube, höher zu kommen ist deutlich schwieriger. Und qua Generierung, also später geht das bestimmt, ja, hoffe ich. Später geht das deutlich höher, weil man kann nämlich auch im Laufe des Spiels dann Punkte hinzuverdienen. Das Haus spielt man ja schließlich weiter. Und die Herrenhäuser geben da Modifikatoren drauf. Zum Beispiel Lannisters geben einen relativ viel Einfluss, also Influence, und sehr viel Wealth, sehr viel Reichtum. Dabei sind die Ländereien nicht so groß. Und Population, glaube ich, auch irgendwie. Ja, die ist ein bisschen niedrig. Ich glaube, auf alles andere Malus, oder? Nur auf Power nicht. Da auf Power 0 oder so. Ja. Ja. Ist also sehr cool. Und mit also Power ist die Ressource, die die militärische Macht repräsentiert, ja, zur Erklärung. Ja, genau. Weil das ist, glaube ich, noch das nicht sofort offensichtlichste Attribut. Und mit diesen Attributen kauft man sich dann Ländereien, Gebäude, Spezialdinger wie Minen, Häfen und sonst was für das Haus. Man kann Ressourcen ein bisschen konvertieren. Also es gibt zum Beispiel militärische Einheiten, die auf Population bedingen. Das ist halt dann so eine Landwehr, eine Bürgerwehr. Genau, oder auf Wealth, also Reichtum gehen, weil es Söldner sind. Die Söldner, bezahlt man genau. Halt. Ist ziemlich geil, weil man kann sich dann wirklich so ein ganz individuelles Haus erstellen. Unser Haus hat sich raus, ist sehr einflussreich, hat eine große militärische Macht und ist sehr reich. Hat dafür Probleme, ein bisschen das Recht im Land durchzusetzen. Law. Ja, Law ist ziemlich niedriges Law. Ja. Was macht man mit Law überhaupt? Warum bringt mir das was? Law bringt Boni und Mali auf den House Fortune Group. Ah, genau. Richtig. Ja. Es ist dann so, wenn das Haus erstellt ist und man sich ein Motto überlegt hat, seine Charaktere erstellt hat, dass man jeden Spielmonat einen House Fortune Wurf machen kann, also auf die Hausressourcen, das Geld. Das Geschick des Hauses wird bestimmt. Genau. Wie es sich den Monat angestellt hat, und dann muss man auf eine Tabelle würfen. Auf dieser Tabelle steht dann, was passiert. Hat das Haus Glück, hat ein Geldsegen, kriegt es mehr Geld, kriegt vielleicht neue Populationen hinzu oder hat es Probleme wirtschaftliche und dadurch sinken halt bestimmte Werte ab. Man kann natürlich dann auch mit den Ressourcen, die man sich im Laufe des Spiels anhäuft, man kriegt nämlich Glory neben Erfahrungspunkten. Das sind quasi Erfahrungspunkte fürs Haus, die man halt 1:1 in diese Ressourcen wieder investieren kann, um dann zum Beispiel später im Spiel, wenn man genug Punkte angesammelt hat, wieder sich eine neue Burg zu bauen. Und dieser Prozess passiert nicht nur dann später im Spiel, sondern der passiert auch quasi am Ende der Generierung des Hauses. Mhm. Da wird nämlich die Geschichte des Hauses ausgewürfelt. Da würfelt man erstmal aus, wie alt das Haus ist. Wir haben natürlich ein Ancient. Ja, ganz viel Ancient Glück gehabt, House. Ancient House. Da passieren dann irgendwie W6 plus drei Ereignisse oder so. Und ich glaube, ich habe eine 3 gewürfelt, also waren wir bei 6 Ereignissen, die im Laufe der Geschichte passiert sind. Die auch nochmal die Attribute modifizieren. Die, glaube ich, auch quasi genau das gleiche machen, wie dann die später die House Fortune-Ereignisse, oder? Nee, das sind andere. Aber wir hatten sowohl beim House Fortune-Wurf wie auch bei den anderen Dingen Infrastructure. Daran erinnere ich mich. Also die House Fortune Wurf hatte Boon. Da habt ihr Boon gehabt. Die heißen anders, aber es sind ähnliche Sachen. Also von der Mechanik her ähnlich, ja, oder? Ja, von der Mechanik sind sie ähnlich. Und das Coole daran ist, dass man halt so quasi, wenn man genug Historical Events, so wie die heißen, hat, entwickelt sich daraus auch einfach die Geschichte des Hauses. Mhm. Also der erste Wurf auf diesen Events entscheidet auch, wie das Haus entstanden ist. Man hört über die E-Zigarette voll. Tut man. Ja, macht aber nichts. Also dieses Knistern, das ist immer die E-Zigarette, die zwischendurch mal durchgeht. Wir sind Nikotin-Junkies und wir wollen euch nicht zumuten, mehrere Takes zu machen und Schnitte reinzubringen und rauchen zu gehen. Genau. Ja, also zum Beispiel unser Haus ist durch Infrastructure entstanden. Das war das erste Historical Event. Das bedeutet, dass das Haus dadurch entstanden ist, weil man in diesem Gebiet das Gebiet bebaut hat und sich dann eine Familie dann war halt besonders gut darin und hat zum Lohn wurde sie zu einem Noble-Haus. Hat gut intrigiert, nehme ich einfach mal an. Ja, wahrscheinlich. Da gibt es auch zum Beispiel sowas wie Treachery oder Villain. Villain ist einfach toll. Man hat eine richtig unsympathische, schlimme Person in der Geschichte. So ein bisschen, keine Ahnung, das, was den Targaryens gerade in der Story massiv nachhängt, dass sie den Mad King hervorgebracht haben oder sowas. Genau, sowas. Ziemlich cool. Also es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Vor allem, weil das ist dann irgendwann so Sims für Jungs. Wenn man sich dann anfängt, seine militärische Macht zu bauen oder sich noch hier noch ein Bürgchen kauft und dann sich seine Ländereien erstellt mit einer schönen Ruine im Sumpf. Wir haben eine Sumpfruine, das Beste überhaupt. Mhm. Ja. Sehr geiles System und hat dann sofort dazu geführt, dass wir gleich eine Gruppe hatten. Die haben jetzt nur So eine Ruine bringt übrigens tatsächlich Spieltechnik. Ja, ich weiß. Ich plus 3 Defense-Bonus. Defense, ne? Ja. So ein bisschen Tower-ähnlich. Ja. Das ist halt die Ländereien, die man sich erkauft. Das sind halt verschiedene Terrains plus Features, die man dazu kaufen kann. Zum Beispiel halt Hügel mit einer Straße drauf. Oder sowas. Kostet alles. Küstenzugang. Das schaltet halt dann zum Beispiel frei, dass man sich mit Wealth einen Hafen kaufen kann. Ja, und der Hügel oder Berg ist eine Bedingung dafür, dass man sich mit Wealth eine Mine kauft. Ja, genau. Und die geben dann später im dritten Kampfsystem sind die von Relevanz der Krieg. Yeah! Das System hat, glaube ich, das beste Mass-Combat-System, was ich je gesehen habe. Also für ein Nicht-Tabletop, ja. Ja, für Nicht-Tabletop. Also Tabletop nehmen wir da raus, da gibt es deutlich perfektioniertere Werke. Aber dafür, dass es hier eigentlich ein Rollenspiel ist, ein Role-Playing-Game, hat es da ein super Mass-Combat-System. Ich habe mich jetzt da nicht so reingelesen, ich habe da eher drüber geguckt und mal ein bisschen mich noch durchgelesen, aber noch nicht ganz eingelesen, aber auf den ersten Blick muss ich sagen, es ist, ich sag gerne, komplex, aber nicht kompliziert. Also du hast halt deine Einheiten, mit denen du dann einen Krieg führen kannst, dafür sollte man vielleicht wirklich so Tabletop-ähnlich irgendwie ein Battlegrid oder sowas verwenden. Du kannst den einzelnen Einheiten Heroes zum Beispiel zuweisen, also spezifische Charaktere, die dann, was weiß ich, ein Attribut erhöhen. Einheiten werden wie Charaktere gehandhabt. Das heißt, sie haben auch ein Attribut als, was weiß ich, Marksmanship was berechnet den Schaden? Agility? Athletics. Athletics. Haben halt Attribute da drauf, können irgendwas, manche können was Besonderes. Engineers können zum Beispiel Camps ausheben, die dann eine höhere Defense haben und solche Geschichten. Also die Einheiten sind gut durchdacht. Ich glaube, es spricht auch nichts dagegen, sich eigene Einheiten auszudenken, wenn man das entsprechend balanced. Ja, klar. Also ist für Rollenspielverhältnisse ein außerordentlich gutes Kampfsystem. Seeschlachten. Man kann Seeschlachten machen. Ja. Gibt es ja nur eine Seeeinheit, aber... Da kann man sich ja noch was cool ausdenken. Genug. Ja, also am Ende sind dann auch 3 Charaktere raus. Wir haben jetzt nur mit 3 Spielern gespielt. Das werden noch mehr. Unser Gastgeber, der uns in seinem Heim begrüßt hat, spielt den Lord. Der hat noch 2 Kinder, die werden aber von mir als Spielleiter gespielt, NSCs und eine Frau. Dennis spielt seinen Onkel, wie gesagt, so ein Varys-ähnliche Person. Ich bin auch fett, aber kein Eunuch. Ja, wegen etwas, er kann noch ficken. Okay, ja, das Problem an Eunuch ist, der Nachteil gibt soziale Mali. Mhm. Und dann noch mehr Respekt für Varys, ja. Wenn er schon... Das Wette von dem ist noch bitter. Und der liebe Andi, der spielt den Master of Hunt des Hauses, also ist eher so ein Bogenschießer, Schleichtyp, Jäger. Mhm. Genau, und das ist die Gruppe. Muss man die Story erzählen? Nee, glaube ich nicht. Also es auf jeden Fall hat allen sehr viel Spaß gemacht. Ich versuche dieses Game of Thrones-Gefühl immer so rüberzubringen mit bestimmten... Das ist meine Hauptfrage eigentlich. Wie viel Aufwand war die Vorbereitung? Also du hast ja massenweise NSCs gebastelt. Du hast Häuser generiert, teilweise mit Bannerhäusern. Ja. Wie viel Aufwand ist das? Und wie viel Aufwand muss man sich wirklich machen? Es kommt darauf an, welche Art von Spiel man damit macht. Wenn man zum Beispiel Nightwatch spielt, das geht ja auch, also die Nachtwache spielt an der Mauer, dann ist es, glaube ich, nicht so viel Aufwand, weil das meistens eher auf Survival ausgelegt ist, dann vor die Mauer gehen, weil in Kamera spielen ist auch nicht so toll, glaube ich, die ganze Zeit. Aber es passieren auch auf Castle Black genug Intrigen, von daher kann man da auch Sozialspiel betreiben. Ja klar, ist aber natürlich nicht in so einem großen Ausmaß, wie man es zum Beispiel macht, wenn man Häuserspiel macht. Dann kann man natürlich auch eine Abenteuergruppe spielen, das ist auch nicht so viel Aufwand, weil das dann quasi sich wie ein normales Fantasy- oder Mittelalter-System in einer anderen Welt spielt. Du generierst halt einfach kein Haus dazu, oder wie? Ja genau, generierst auch kein Haus dazu und hast einfach eine lose Bande von Figuren. Oder PvP, wenn man von verschiedenen Häusern kommt, das geht auch. Yay. Beim Häuserspiel muss ich sagen, war es für mich sehr viel Aufwand. Ich habe ungefähr 6 oder 7 andere Häuser erstellt mit allen NSCs. Und das heißt Lord, Kinder, Tochter, Frau, Master of Hunt, Master of Arms. Obala. Entschuldigung, da habe ich mein Headset gerade geschlagen. Das hat man wahrscheinlich gut gehört. Also habe mit allen NSCs, die wichtig sind, da drin erstellt. Und da muss man sich natürlich dann verschiedene Charakterzüge ausdenken. Die müssen alle irgendwas Besonderes an sich haben, damit man sich die merkt. Manche mehr, manche weniger. Ja, war eine gute Arbeit. Also ich habe da mehrere Stunden Zeit investiert. Gut, ich habe ein Spreadsheet für Charaktere. Damit mache ich in 5 Minuten Charakter. Sehr gute Excel-Datei. Häusererstellung geht auch flott, weil es bei mir jetzt mittlerweile Routine ist. Mhm. Also das erste Mal habe ich auch so eine Stunde gebraucht, um das Haus zu erstellen. Es geht ja alleine deutlich schneller. Und jetzt brauche ich halt eine halbe Stunde für ein Haus. Das heißt, ich kann immer schön Nachschub geben, problemlos. Muss man sich den Aufwand machen oder liefert einem irgendeins von den Quellenbüchern also ich da hab, auch schon eine Welt quasi an die Hand? Ich habe vorhin gelesen, als ich noch ein bisschen recherchiert, dass es einen Chronicler Starter Guide gibt. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein richtiges Buch ist oder ob das nur so ein Heftchen ist. Bin ich mir nicht ganz sicher. Und da sind mehrere vorgefertigte Häuser drin. Mhm. Also nicht die, die in den Serien vorkommen oder vielleicht auch welche, die in den Serien vorkommen, aber halt so vorgefertigte Häuser. Die kann man natürlich verwenden, wenn man absoluter Anfänger ist. Wenn man so ein Häuserspiel macht, dann kommt es darauf an, wie viel man improvisieren kann. Wenn man sehr gut improvisieren kann, kann man auch die Häuser einfach am Stück improvisieren, wenn man im Spiel ist. Weil man muss ja meistens mit anderen Häusern agieren. Mhm. Außer man macht halt so Räuberüberfallsplots oder sowas. Das fand ich langweilig. Mann, das ist Game of Thrones, Intrigen for the win. Aber wenn man aber nicht so das so auf die Schnelle improvisieren kann, vor allem was Namen angeht, haben ja viele ein bisschen Probleme, sich einen Namen auszudenken, muss man sich den Aufwand machen und zumindest 2 oder 3 Häuser erstellen, damit mit denen die Spielercharaktere dann interagieren können, weil sonst das Spiel einfach keinen Sinn macht. Am besten sollte man nicht auf reine Sandboxing hinauslaufen. Es kommt immer jemand, was für einen Spieler man hat. Manche sind eher so Sandboxing-faul, die wollen beplottet werden. Mhm. Ich kann froh sein, dass meine Spieler relativ schnell eigenen Plot bauen. Ja, wir machen halt immer Scheiß, also. Ja. Und ich habe mir halt da einen Plot überlegt, so zumindest eine Rahmenhandlung, die vorhanden ist, in die die Spieler dann hineinfallen und dann entwickelt sich wieder Sandboxing, wo sie dann an das Problem... Ja, du hast uns einen Konflikt vorgegeben. Genau. Einen gewaltigen. Ja. Diese Penne. Ist ganz lustig, wir haben jetzt einen Abend gespielt und es sind schon 3 Charaktere tot. Nee, keine Spielecharaktere. Zumindest. Ja, noch nicht, aber das hätte auch gut passieren können. Ja. Es war nämlich dann leider so, dass sich Dennis und Andy leider relativ früh verabschiedet haben und ich noch mit einem ziemlich angetrunkenen Lord spielen wollte, damit die Szene nicht so mitten in der Mitte gecuttet wird. Und es war eine recht herausfordernde und ziemlich brenzlige soziale Situation mit einem angetrunkenen Charakter. Ja. Sowohl out- und in-game... muss man dazu sagen. Und die Situation ist nicht großartig viel schlimmer geworden, aber deswegen ist ein Charakter gestorben. Tja. Einer der Leibwachen. Naja, was soll man tun? Es ist relativ schwierig, finde ich, jetzt mir mal zu legen, weil, dass jemand sterben muss, ist eigentlich für Game of Thrones, das Lied von Eis und Feuer, relativ wichtig. Das gehört zu dieser Dramaturgie. Das gehört zum Feeling. Das gehört auch zum Feeling auch dazu. Dass unerwartet Leute sterben, da muss man sich aber mal die Gedanken machen, weil man hat ja als Spielleiter immer eine andere Sicht. Was ist für einen selbst unerwartet und was ist für die Spieler unerwartet? Mhm. Weil du hast ja gemeint, dass der andere eine stirbt, den Tod, den du noch miterlebt hast, ja relativ offensichtlich war, dass der stirbt. Ja, spätestens ja. Ja, ja gut, nachdem du deine Fühler ausgestreckt hast. Ich glaube, wenn du das nicht gemacht hättest, dann wäre das nicht so offensichtlich gewesen. Stimmt. Ich hab's aber auch nicht verhindern können. Mhm. Ja, da war auch zu wenig Zeit dafür. Die anderen Tode, naja, die Leibwache ist in einem Kampf gefallen. Ja. Also, das war auch nicht wirklich unerwartet. Mhm. Und dass man unseren Master hinrichtet, ja, war dann nur logische Konsequenz. Ja. Ich hätte mit der ganzen Intrige, die uns kalt überrascht hat, nicht gerechnet. Ja, das war ja schon mal etwas. Ja. Das ist eben dieses Gefühl, was man rüberbringen muss. Das ist für mich ein bisschen schwierig, weil ich jetzt sehr lange Star Wars geleitet habe, beziehungsweise noch leite. Und da ja das ganze Konzept deutlich straighter ist. Mhm. Also vor allem, weil wir in so einem Missionsprinzip sind und da geht es relativ einfach. Das ist bei Game of Thrones halt deutlich schwieriger. Man muss das Gefühl der Serie und des Buches kennen, um daraus Plots zu entwickeln. Ich mache es mir da ein bisschen einfach, weil ich bestimmte Figuren, die ich mir selber ausdenke, an bekannte Figuren anlehne. Naja, und das Ereignis hatte auch ein bisschen was von einer Mischung aus Joffrey und Red Wedding. Ja, so ein bisschen. Weil dann ist es halt auch für die Spieler einfacher, in die Welt einzukämpfen, weil das völlig fremde Charaktere sind, also auch völlig ganz, ganz fremde. Dann kann dieses Gefühl vielleicht nicht aufkommen. Weil zum Beispiel der befreundete Lords, des Spieler-Lords, war ein fetter, saufender Typ. In Gold badender Assi halt. Nein, Assi kann man nicht sagen. Naja, stimmt, das Ganze hatte auch noch was von Robert Baratheon. Ja, das war ja der Sinn dahinter, das war so ein Charakter, um ja, es ist halt einfach, es ist gut, solche Charaktere zu haben, die ein bisschen an sich was anlehnen, andere sind halt wieder ein bisschen anders, ne? Mhm. Sie auch eigene Figuren haben, aber damit, glaube ich, haben dann die Spieler einfacher, sich da reinzuführen. Es ist, glaube ich, auch relativ schwierig, eine Intrige oder einen Konflikt oder einen Plot zu schaffen, der in der Serie und in den Büchern noch nicht irgendwie vorgekommen ist. Ja, weil das George Martin halt auch einfach alles mitnimmt, was geht. Ja, das stimmt wohl. Noch irgendwas zum System sagen? Also wir haben gesagt, es ist extrem tödlich. Es hat ein soziales Kampfsystem, was ziemlich gut ist. Man generiert Häuser und damit Gruppen, ja, statt einzelne Charaktere. Zumindest. Dann machen wir mal zur Charaktererstellung. Das ist eigentlich das eine, ist auch eine wichtige Sache und wir stellen es ein bisschen später ran. Aber hat sich jetzt einfach so ergeben. Wir haben heute keinen Plan, wir reden einfach so drüber. Also eine schöne, chillige Plauderrunde. Bei der Charaktererstellung ist es so, dass das Alter eine Rolle spielt. Man kann das Alter entweder auswürfeln, wenn man den vollkommenen Zufall will, oder man nimmt halt eine Jahreszahl und schaut dann auf der Tabelle, welches Alter das ist. Das Alter bestimmt, mit wie vielen Erfahrungspunkten man anfängt, weil die einzelnen Abilities, diese Fertigkeiten, werden mit Erfahrungspunkten gesteigert, sowohl bei der Charaktererstellung als auch später im Spiel, wenn man Erfahrungspunkte bekommt. Und bestimmt, wie viele Destiny Points man hat, von denen wir schon gesprochen haben. Das sind diese typischen Pufferpunkte, die man hat. Und ein Kind hat zum Beispiel wenig Erfahrungspunkte, aber sehr viele Destiny Points, weil sein Schicksal noch nicht geschrieben ist. Eine alte Person hat sehr viele Erfahrungspunkte, weniger Destiny Points und ab irgendeinem Alter auch muss der Charakter Nachteile nehmen, sogenannte Flaws. Die vorgegeben sind teilweise und manche auch nicht. Oh, da ist gerade ein Lichtchen bei mir ausgefallen. Das war überraschend. Ja. Meine Lampe gibt wieder den Geist auf. Zum Beispiel muss jemand, der adult ist, also so mittleres Alter, so zwischen 20 und 30, muss einen Flaw nehmen, aber irgendein Drawback. Einfach, es kann zum Beispiel alkoholsüchtig sein, es kann verkrüppelt sein, es kann aber auch verräterisch sein, die haben alles, ganz, ganz viele Flaws und Benefits gibt's. Jemand, der dann schon Middle Age ist, muss einen Nachteil auf eine körperliche Ability nehmen. Das ist entweder Agility, Athletics oder Endurance. Muss er einen Flaw drauf nehmen, da hat dann Einwürfe weniger auf den Wurf. Jemand, der schon so um die 100 ist, hat dann natürlich viel mehr Nachteile. Klar. Dafür hat er mehr Erfahrung. Das heißt, er hat viel höhere Abilities. Kann man so einen alten Septen oder alten Master oder sowas spielen? Ja, das ist problemlos möglich. Zu diesen Destiny Points ist es so, dass man, wie gesagt, jetzt Pufferpunkte verwenden kann, um den Tod von der Schippe zu schlagen oder Boni zu kriegen oder irgendwas wie bei Fate in der Spielwelt zu verändern. Zum Beispiel, ich nehme gestern die Point aus und da steht eine Flasche, mit der ich dem Typen über den Kopf ziehe. Oder ich finde jetzt gerade die Notiz oder so. Das ist aber der einzige Einsatz von Destiny Points, der so ein bisschen an Fate angelehnt ist. Ja, oder? Ja, sonst ist es anders. Und das ist auch einer der wichtigsten Punkte von Destiny, man kann sie investieren in Benefits. Das sind so typische Vorteile. Da sind viele verschiedene Sachen. Da gibt es zum Beispiel Adept Negotiator. Das heißt, man kann besser quatschen, typischerweise. Also man kriegt halt zum Beispiel irgendwie Bonus-Dice auf bestimmte Abilities. Ja, oder man hat zum Beispiel mit Blood of Heroes. Das heißt, man ist irgendwie ganz entfernt verwandt mit den Helden aus der Age of Heroes. Dann gibt es auch noch, und das ist Voraussetzung für irgendwas, oder? Nein. Nee. Nein, gibt's nicht. Das wäre irgendwie Voraussetzung, um eine Valyrian Steel Waffe zu haben. Nee, das war irgendwie. Nee, das war Head of House. Air, genau. Dann gibt's auch noch übernatürliche. Ja, aber nur Qualities. Wenige. Ja, es gibt auf jeden Fall so diese Branch-Hose, dieses Tier. Oh, das ist auch ein Spoiler. Ja, meine Fresse, das weiß man ab der dritten Episode oder sowas, wenn der seine Träume kriegt. Ja, es gibt halt, ich glaube, 6 übernatürliche. Benefits, das sind Greensight, das sind so prophetische Träume. Third Eye ist auch sowas ähnliches. Ich weiß jetzt gerade im Kopf den Unterschied nicht. Dann gibt es noch Vague Dreams, Vague und Skin Changer. Und Animal Cohort kann man auch noch sagen. Also Animal Cohort ist halt, man hat einen tierischen Begleiter immer dabei. Snow, so wie der Ghost meinst du. Na gut, Snow hat den Ghost, aber gut. Ja. Ja, gut. Sowas meinst du, kann aber ein Rabe sein oder eine Katze oder sonst irgendwas. Und das ist Voraussetzung für Vague Dreams. Das bedeutet, im Schlaf tritt man in das Tier ein, was dein Animal Cohort ist und steuert das. Ich glaube, man steuert es nicht absichtlich, sondern es läuft halt irgendwie rum, man sieht es halt. Vague ist dann die kontrollierte Variante, dass man sich in das Tier absichtlich reinversetzen kann, aber nur in seins. Und Skin Changer bedeutet, man kann das mit jedem Tier machen, was man imprintet. also irgendwie markiert, und dann kann man jederzeit in dieses Tier rein. Der Körper fällt natürlich dann bewusstlos zu Boden, aber der Geist ist zumindest drin. Das da sind so, braucht man halt einen Kameraden, der dann den Körper trägt. Das sind so diese übernatürlichen Sachen. Ansonsten, es gibt kein Magiesystem. Ich glaube, Magie ist auch nur 3 Seiten oder sowas im Buch. Ja, und es steht nur was drin zum Einsatz von Magie als Storytelling-Instrument, glaube ich, oder? Also, ja. Ja, ich weiß nicht, finde ich auch irgendwie fürs Game of Thrones-Feeling richtig, finde ich eigentlich schon das, was es gibt, zu viel. So. Also man kann für alle, wir schreiben einfach dick Spoiler über den Beitrag, oder? Ja. Dann können wir sagen, was wir wollen. Für alle Daenerys-Fans, nein, es gibt keine Möglichkeit, eure eigenen Dracheneier auszubrüten. Ja. Es gibt auch keine Möglichkeit, zum Beispiel diese komischen Flammenspielereien von der Lady Melisandre oder so ein Schattenassassin aus der Mumu zu drücken, gibt's auch nicht. Schade eigentlich. Vor allem, weil du im Ingame keine Mumu hast. Noch ich habe nicht. Andere Körperöffnungen. Ja. Ich scheiße mal kurz einen Assassinen aus und dann können wir die zusammenlegen. Moment. Meine Güte. Wenn es das Haus braucht. Ja, auf jeden Fall finde ich das halt sehr erfrischend, dass diese übernatürlichen Sachen wegfallen. Weil Magier in vielen Systemen auch überproportional stark sind. Oder so, oder zumindest irgendwie viel, viel spezieller sind. Ja, und teilweise halt auch einfach für den Plot gefährlich werden. Während hier das, was es gibt, so diese Dreams, sind ja eher Storytelling-Elemente, die du als Meister unter Kontrolle einsetzen hast. Kannst und kontrollieren kannst. Was ich halt echt geil finde. Ansonsten, kannst du mal kurz in das Regensystem reingucken, haben wir noch irgendwas vergessen, was man irgendwie noch mindestens bequatschen sollte? Ich weiß nicht, also für mich, mir fällt jetzt jedenfalls spontan nichts ein. Sollen wir mal kurz ein Inhaltsverzeichnis? Das zweite Buch, es gibt jetzt noch 2 weitere richtige Bücher, die rausgekommen sind. Das eine ist der Campaign Guide. Das ist ein reines Beschreibungsbuch, wo ganz Westeros mit all seinen Einwohnern oder wichtigen Einwohnern besprochen wird. Sehr schön zu lesen. Am Ende sind dann noch ein paar Game Master Tipps für verschiedene Chroniken gedacht. Und dann ist noch ein Buch rausgekommen am 10. Dezember, glaube ich, Nightwatch, wo halt sich das eher um die Nachtwache dreht. Was mich überhaupt nicht interessiert und null reizt. Mich auch nicht. Was ich doof finde. Ja, ich habe noch Dinge zum Grundregelwerk zu sagen. Erstens mal Chapter 7 Equipment fand ich viel zu dünn. Das sind 15 Seiten Equipment. Das Einzige, was wirklich gut dokumentiert sind, sind Gifte. Dazu sind es 6 Seiten. 6 Seiten über Gifte, finde ich okay. Ich hätte mir aber noch viel mehr Sachen einfach als Anregungen und, ja, das hat mich auch und sowas gewünscht. Einfach, was es in der Welt gibt, was es in unserer Welt vielleicht nicht gibt. Weil sonst komme ich immer nur auf die gleiche. Und selbst das steht im Campaign Guide drin. Da ist zumindest so ein Kapitel Food und sonst was, was essen Menschen so. Okay, aber das ist ja dann wahrscheinlich auch einfach nur eine Dokumentation der mittelalterlichen Küche und so. Ja, ein bisschen. Was mich halt ein bisschen stört, man hat schwierig Gefühl für das Geld da drin. Weil erstens hat sich George R. R. Martin eine unglaublich blöde Umrechnung ausgedacht. Ein Gold Dragon sind 210 Silver Coins, oder wie war das? Silver Stacks und ein Gold Dragon sind 11.000 Pennies oder so. Ich glaube sogar irgendwie 11.091 Pennies oder so. Irgendwas ganz Bescheuertes. Also, ja, ganz sorry groß. Leute, da finde ich halt noch das DSA-System deutlich besser, was halt einfach ein Dezimalsystem ist. Verstehe auch nicht, wie man da drauf kommt. Und das Problem ist, man hat dann so ein schwieriges Gefühl, wie viel kostet etwas? Ja, im Buch ist das ja völlig okay, da übernimmt ja George Martin für mich die Rechnerei. Mhm. Im Rollenspiel finde ich es einfach unsinnig und ich wäre auch fast dafür, dass wir ein anderes System einführen. Und da einfach ein Dezimalsystem nehmen. Ja, mir ist das wurscht. Aber es nervt halt zum Beispiel auch, wie viel kostet jetzt so ein normales Scheißbier in der Kneipe? Ist schwierig zu sagen. Das ist für unsere Gruppe nicht wirklich relevant, weil wir Geld wie Heu haben. Ja, aber es ist halt allgemein, wenn man zum Beispiel eine Abenteuertruppe spielt, die deutlich mehr mit dem Geld haushalten müssen, finde ich das dann schon irgendwie ein bisschen blöd. Ich hasse sowieso zwar Buchführen von Geld, das hat sich bei Rollenspielen immer, aber man sollte ja noch grob wissen, weil es auch zum Rollenspiel gehört. Er sagt dann mal 2 Pennies. Ja, spannend ist das Buchführen über Geld dann, wenn Geld wirklich mal eine richtig knappe Ressource ist. Was weiß ich, man ist auf der Flucht und hat halt nur dieses eine Säckel mit, was weiß ich, wie vielen Pennies. Oder man hat irgendwie nur $340 und muss gucken, wie man damit zurande kommt. Dann ist Buchführen wird zum Plotbestandteil. Das ist dann irgendwie schon wieder spannend. Ja. Aber im normalen Spiel finde ich es auch einfach doof. Ja. Also man kann froh sein, dass das Haus, was wir bespielen, sehr viel Geld hat. Also was war der Wert von 57 oder so, 58 war irgendwie der... Sind wir nicht schon über 60? Nee, sind wir noch nicht. Nee. Also streben wir hin. Das ist quasi kurz vor Königsreichtum. Also die sind extrem reich. Und dadurch müssen sie nicht aufs Geld gucken. Normalerweise ist es so, dass, glaube ich, ein Punkt 200 Gold Dragons sind. Und ein Gold Dragon, wie viel sind das? So 100.000 Euro oder sowas? Ja, dafür kannst du bestimmt schon eine kleine Hütte kaufen irgendwo. Ja, ja, ein Golddrache, damit kann man auch, glaube ich, also ein normaler Mensch überlebt damit 2-3 Monate. Problemlos. Ja. Sogar mehr. Wenn man sich überlegt, dass das ungefähr 11.000 Pennies sind und man, glaube ich, 2 Pennies kosten Bier oder so, dann hat man so grob die Relation, wie also viel von das einem ist. Also von einem Gold Dragon kann sich eine halbe Kompanie totsaufen, so ungefähr. Ja. Nett. Es ist schon sehr viel Geld. Dinge im Regelwerk, zu denen ich nichts sagen kann, weil ich sie nicht gelesen habe, sind die Kapitel für den Spielleiter, also für den Narrator. Das System ist so, nennt sich Storytelling System oder wie nennt sich es denn? Roleplaying, glaube ich. Okay, also auf jeden Fall geht es von einem Narrator aus, ja. Also von einem... Ganz schwierig bei dem Buch, das hat mich ein bisschen persönlich genervt, ist, am Ende des Buches sind natürlich wieder diese typischen Game Master Sachen drin und da werden die typischen Themen einer Game of Thrones Chronik, Kampagne und so weiter besprochen, an Beispiel von verschiedenen Charakteren. Und ich bin bei dem Buch jetzt im englischen 3. Buch, im deutschen ist, glaube ich, das 5. Ja, das 5. Buch. Die erste Hälfte des Clash of Kings bin ich jetzt. Ist, ja. Ja. Und da wurde ich dann in dem Buch extrem gespoilert über einen Tod eines Charakters, was mich dann im Endeffekt dann doch ein bisschen genervt hat, weil ich das noch zu dem Zeitpunkt nicht wusste. Also, man sollte die Serie fast gut wie Ende geguckt haben, oder beziehungsweise die Bücher fast bis zu Ende gelesen haben, weil sonst spoilert man sich da durchaus ziemlich. Was wurde da gespoilert, hä? Rob Starks Tod. Ja, wir haben ja schon gesagt, wir übertiteln den Beitrag hier. The Red Wedding halt. Ach so. Coole Sache. Das fand ich ein bisschen blöde, halt in dem Moment, ach nö, der auch noch. Nein! Sonst irgendwas ist man dazu sagen? Ich weiß nicht, ob du zum Beispiel zu Adversaries and Allies irgendwas sagen möchtest. Oh, nö, das ist eigentlich selbst erklären. Da ist ein Beispiel Abenteuer drin, ne? Ja, Peril at King's Landing. Fängt, hab ich mir nicht durchgelesen, wenn ich ehrlich bin. Hab ich gar nicht mehr angeguckt. Also auf jeden Fall, die Rezension, da wollten wir eigentlich drauf, das Spiel abends. War extrem lustig, hat mir sehr viel Spaß gemacht, also über die Hauserstellung ging gar nichts drüber. Mhm. Das Spiel selber, wir haben dann nicht mehr so lange spielen können. Ich glaube, 4 Stunden oder so. Was immer noch ziemlich lang ist eigentlich. Vorhin hast du mal 3-4 Stunden, finde ich zu wenig für anderen Armies. Ja, aber dafür, dass wir einen Spielabend am Sonntag hatten, der insgesamt 8 Stunden gedauert hat, fand ich es okay. Ja. Viel länger finde ich auch immer schwierig. Ja. Da ist halt Charakterstellung gut dabei. Entschuldigung, muss ich gerne. Ja, also hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Es spielt sich flüssig und sauber. Zwar muss man am Anfang immer noch ein bisschen nachgucken, aber als dann die Routine drin war, war Flop und Wurf gemacht. Das heißt, es ist nicht unnötig kompliziert. Nee, ich finde es sogar sehr intuitiv eigentlich. Also ja. Fand ich auch von Anfang an. Ja, also da kann man echt nicht motzen. Wir hatten jetzt bisher keinen wirklichen Kampf. Wir haben nur einmal einen Testkampf gehabt, aber der ist innerhalb von 1 Schlags immer beendet worden. Ja, aber ich glaube, so sind die Kämpfe einfach. Also... Ja. Die Kämpfe sind halt einfach ziemlich tödlich. Was ja auch Sinn macht. Ja. Weil ich fand das schon immer merkwürdig, zum Beispiel, keine Ahnung, bei DSA, dass man 10-mal auf den Ork draufhauen muss mit dem Schwert, damit bis der endlich mal zum Matsch geht. Da ist man halt nach einem Strike down. Und man kann looten. Da gibt's ein paar Epics. Ich bin sehr gespannt auf unsere nächste Session. Ich auch. Die spielen wir morgen Abend höchstwahrscheinlich. Ja. Morgen 21 Uhr. Vielleicht, ja, sagen wir noch was dazu in einem anderen Podcast, vielleicht auch nicht. Wir werden Spaß haben, ihr nicht, weil ihr es nicht spielt. Noch nicht. Noch nicht. Solltet ihr spielen. Kaufen, kaufen, kaufen, kaufen, kaufen. Dann wünschen wir eine gute Zeit und verabschieden uns am Ende. Bis zum nächsten Mal. Mal schon wieder schwecken. Ja gut, boah, 50 Minuten. Fuck, ey. Unglaublich. Du machst es nicht besser, wenn du das Ende wieder verschleppst. Leute, ihr habt's gemerkt, ich bemühe mich. Ich bemühe mich, die Podcasts irgendwann zu einem Ende zu bringen. Domi nicht. Ich sitze gerade so schön. Mhm. Ich gehe jetzt pissen. Okay. Boah, dann rauche ich noch eine. Tschüss. Ja, ciao.